Heute Abend lese ich weiter vor aus meinem Buch Alchemie, das Ufer zur Zeit. Zur Sache. Impuls. Ich habe allein nur einen Moment gekannt, um meinem Weg zu folgen. Das ist jetzt so, dass ich ihn gehen kann. Dabei tue ich jene Dinge, die mir entsprochen haben. So komme ich zu Potte. Ich erfahre manchen Aufwind. Gedanke. Anregung zu einem bewussten Dasein. Die Ergänzung der Gedanken eines Menschen soll zu seiner Einheit führen. Was man zu einem Menschen sagt, sollte diesem auch zuträglich sein. Man sollte sich gut überlegen, was die eigenen Handlungen bewirken. Schaden würde man seinen Mitmenschen nicht dürfen. Im Grunde hat man ordentlich miteinander umzugehen. Dazu bedarf es der Einhaltung des Anstands. So etwas ist wichtig für das eigene Auftreten. Da muss man sagen, was Sache ist. Das muss man kennen. Sonst würde man sich nicht für seinen Mitmenschen als Umgang eignen. Wir sollten unbeschwert durchs Leben gehen. Einfach so führen wir unsere Aufgaben durch und haben es leicht damit. Allem nicht erforderlichen Tiefgang entsagen wir, solange wir geschäftig sind. Wir verstehen es, uns zurückzunehmen, aber wir haben auch etwas zu erreichen. Da, was wir uns erfüllen wollen. Das Wohlergehen der Menschen im Miteinander der Gemeinschaften ist das Ziel jeglicher guter Handlung. Das Menschendasein hat den Menschen nicht ohne Grund bewegt. Wer erfahren hat, was es bedeutet, Mensch zu sein, ist dem wahren Leben ein Stück näher gekommen. Man macht sich durchweg Gedanken zur Wertigkeit des eigenen Tuns. Da haben wir für den Moment abgesichert, wer wir sind, indem wir uns zu uns selbst bekannt haben. Was wir im Spiegel der Dinge gesehen haben, ist jedoch eine Reflexion der Welt gewesen. Damit haben wir uns nicht gleichgesetzt. Stattdessen haben wir die eigenen Güter bewahrt und uns im Leben so gut bewährt, wie es für uns gerade möglich gewesen ist. Idee, Diamantstaub, was der Mensch anerkannt hat, das hat er auch gerne begrüßt. Da er weiß, dass von Gutem das Gute herrührt, hat er sein Verhalten geläutert. Seine Worte und seine Gedanken sind daraufhin synchron erschienen. Er hat sich etwas aus den Dingen gemacht. Impuls, Tyrannei. Der moderne Tyrann normiert die Dinge, wie er sie braucht. Dabei übt er eine nicht unerhebliche Macht über seine Mitmenschen aus. Daran wird er zu erkennen sein. Jeder Mensch hat Eigenheiten. Da leisten wir das Mögliche, indem wir uns zugestehen, dass wir sind, wer wir sind. Auch wir haben unsere Lektionen zu lernen. Impuls. Vom Adel eines Menschen. Der Wind hat der Seele des Menschen etwas verliehen, was sie antreibt. Da möchten wir für uns in diesem Dasein ein vollwertiges Leben als Mensch erhalten. Dementsprechend haben wir unsere Dinge getan. Es geht vom Menschen etwas Gutes aus, was wir weitgehend benannt haben. Die Worte von uns sollten das Glück des Menschen untermauern und so absichern, was uns zu eigen ist. Nun folgt das Kapitel von Charakter und Wesen. Gedanke, solange du etwas gespürt hast, lasse alles andere sein. Die gegebenen Dinge sollen sich bei dir erhalten. Was wir für uns empfinden, sollte doch wahr sein. Gedanke, alles so lassen, wie es ist. Manch einer hat vielleicht bei sich gedacht, es würde nicht fein sein, alles so zu belassen, wie es bereits ist. Doch welches andere Ende soll es da für eine jede Sache geben als dieses eine? Da haben wir an etwas gedacht. Müssten nicht alle Dinge auch einmal an ihr Ende kommen, um endlich vollständig erfüllt zu sein? Das haben wir geglaubt. Dann hat uns dieser Sachverhalt etwas gegolten. Gedicht. Dem Menschen ein Fels und Anker sein. Einem Menschen Fels und Anker zu sein, bedeutet etwas. Uns sollte solch ein Glück zugestanden werden. Dann macht uns alles wieder Spaß. Am besten man sucht für sich einen Gefährten. Wanderer, bist du auch allein, so gehe doch deinen Weg. Ja, o Mensch, setze dich mit Tatkraft für deine Sache ein. Hege deine Gedanken, sie sollten stets geschlossen sein. Das wäre schön, finde diesen Steg. Komme nicht ins Wanken, mache wahr, was dir gut gefallen hat. Dann wendet sich das Blatt. Für diese Idee wirst du mir einmal danken. Prüfe deine Schritte und achte auf deinen Gang. Gehe leichten Fußes, deine Aufgabe dauert noch an. Wirst du sie einmal ganz erreichen, sollte das einem inneren Frieden gleichen. Dann kannst du deine Freude spüren. Was du erreicht hast, ist jetzt schon gut. Etwas reicht aus, das ist genug. Jetzt wollen wir uns endlich rühren. Impuls. Gebotener Frieden. Frieden zu halten soll ein Gebot sein, an das wir uns halten möchten. Ohne Frieden zu erfahren, würde manches bei uns nicht so bleiben, wie es ist. Gedicht. Vertrauen. Ein Wort möchte ich richten. Ich richte es an dich. Erhöre mich. Ein Wort möchte ich sagen. Ein Wort zu dir. Lass das bitte zu. Lass mich gänzlich bei dir sein, jetzt und hier. Nicht allein mit Worten soll das geschehen. Jenen Moment, zu welchem mir deine Freude etwas gilt, möchte ich wahrmachen. Hilf mir, zu dir zu finden. Nimm mich bitte an. Gedicht. Dämmerung. Viele Jahre sind nun schon vorbeigegangen. Was haben sie uns an Gutem eingebracht? Was haben wir davon für uns behalten? Wie finster ist es doch in dieser Nacht. Ach, die Dunkelheit hat sich so bei uns breit gemacht. Eine Angst hat mir das eingebracht. Nur ärgerlich, nur zögerlich hat sich mir gezeigt, dass die Nacht schon wieder zu ihrem Ende neigt. Dafür wäre jetzt die Zeit. Das wäre jetzt zu sehen, dass auch die dunklen Stunden bald vergehen. Mach dich dafür bereit. Gedicht. Verankerte Kenntnis. Es steht fest, was im Buch geschrieben steht. Es steht fest, was im Buch geschrieben ist. Willst du seine Worte verstehen, musst du sie sieben. Dazu hast du dir etwas zu denken. Alles andere wäre nur wie ein Mist. So bleibst du als Leser beständig. Das sei dein Geist. Mobilisiere ihn dazu. Dann verstehst du auch im Nu, sei so wendig. Mach das wahr, was sich für dich gehört. Fehler haben noch keinem gut getan. Doch in Büchern wären Fehler ewig an. Darüber hat sich schon so mancher empört. Tu es ihnen nicht gleich. Dein Weg führt dich zu deiner Mitte. Leiste dir ein paar gute Schritte. Sei stets willig, aber sei auch im Geiste so reich. Impuls, vollständige Belastung. Alles Vollständige soll etwas Ganzes sein. Etwas Ganzes besitzt Stabilität. Was stabil ist, gibt uns Halt. Etwas, was Halt gegeben hat, macht uns Menschen stark. Was stark macht, lässt uns bestehen. Haben wir erst einmal so bestanden, so wird endlich alles gut sein. Gedanke, was soll man da sagen? Mit nichts bin ich schon einmal dagestanden wie Dornröschen im Wald, bitter und kalt ist es so halt. Was wird sich da begeben haben, was soll ich dazu sagen? Zieh dir schnell etwas an, besser wird alles dann. Nackt sind wir alle schon einmal gewesen, mitunter sind wir es darunter. So ist es nun einmal unser menschliches Wesen, rutscht mir doch mein Buckel herunter. Vom Burgbau zum Babbel, ein weiteres Kapitel. Gedanke, das Wunder einer Zugehörigkeit. Als Esel suche ich den Esel, als Pferd suche ich das Pferd, als Hund suche ich den Hund, doch was suche ich als Mensch? Impuls, Mann und Frau, Reflexionen finden zuhauf im heutigen Garten Eden statt. Es vergibt keiner mehr dem anderen. Da ist nichts mehr gut gewesen, es ist plötzlich das Recht aufgekommen und hat sich durchgesetzt. Es hat Regeln zuhauf gegeben, die für uns nichts Gutes bedeutet haben. Bis weit über das Erbrechen hinaus hat uns das jetzt unzufrieden gemacht. Die Menschheit scheint unterdessen wie gelähmt zu sein. Alles bisherige Glück ist auf diese Weise nichtig geworden. Die Liebe zum Leben ist vorerst wie abgestorben. Für die Gemeinschaft besteht so kein Sinn mehr. Reim, Humor, ein Witz, ein Lacher. Dann ergibt sich noch einmal solch ein Kracher. Doch kein Lacher ist es, was darauf von den Wänden wie halt. So ist es halt. Zu fad ist alles schon gewesen, es gähnen zu dem alle. Keiner möchte so etwas lesen. Impuls, Verfehlungen. Verfehlen unsere Worte, dann verfehlen die Taten gleichermaßen. Wir wissen gut, was zu tun wäre, aber wir sind es nicht angegangen. Es fehlt uns da noch immer an der Sinnhaftigkeit für unser Handeln. Wir haben alles zerredet. Hören wir nicht endlich damit auf, dann wird noch alles schlecht. Das sollte so nicht weitergehen. Damit haben wir etwas verdorben. So läuft man Gefahr, einen Schaden zu verursachen. Darum haben wir uns darauf eingestellt, was kommen wird und kommen muss. Wir haben wieder auf uns geachtet und sind nun nicht mehr so sehr umnachtet. Aufpassen muss man auf sich in dieser Welt. Nur wer wachsam ist, verspürt, was in ihr geschieht. Nur wer offenen Auges ist, sieht. Da sind wir endlich wachen Geistes gewesen. Mit Reden hat das nichts zu tun, das lassen wir nun sein. Es zählt jeder Mensch für sich, im Grunde sind wir allein. Wahrheit, kein Wort ist zu viel. Kein gut gemeintes Wort wird im Kriege zu viel gesprochen. Jeder freut sich da auf eine kleine Nettigkeit, jeder hat dafür Zeit. Auf alles andere wird doch kein Verlass sein. Dadaismus. Lieber brav, aber dafür mutig sein. Lieber bin ich, ich, bin ich, bin ich, bin. Ich bin ich das, ich mit Sinn, bin ich, bin. Gedanke, Natur, viel Blödsinn habe ich in meinem Kopf, unter meinem Schopf, da gärt es zuweilen. Wieder und wieder kommt so etwas bei mir vor, nach manchem Arbeitstag hat sich das grundlos ergeben. Gedicht, Umgang mit einem Karteikasten. Ich habe schon viele Texte geschrieben, die Worte sind nicht leicht zu sieben. Sie sind offensichtlich voll von Fehlern. Manchmal bin ich wie von einem anderen Stern. Vermeintlich kluge Phrasen kommen darin vor. Ich bin ein Tor, das habe ich gedacht. Aber folgender Gedanke hat etwas ans Licht gebracht. Was ist denn mit mir geschehen? Wer wird mir denn mein stümperhaftes Werk nachsehen? Über etwas weiteres möchte ich heute nachdenken. Wer wird mir seine Aufmerksamkeit schenken? Wer hat Freude dabei, meine Werke zu durchstöbern? Kenne ich jemanden, der so etwas macht? Wie dunkel ist es in dieser Nacht? Wann wird es endlich Tag sein? Was ist es, was mich plagt? Das habe ich mich jetzt gefragt. Da ist im Nu bei mir Klarheit eingetreten. Das ist mein eigenes Leben. Nichts anderes habe ich gesucht, dann habe ich geflucht. Solange ich habe ich nach dem Glück gestrebt, das habe ich mir auferlegt. Nichts habe ich damit erreicht, ein Tag, der dem anderen gleicht. Was erfahre ich dafür ein Los, was erkenne ich davon bloß? Da habe ich noch mal nachgedacht. Wer gibt schon auf sich selbst Acht? Was ist davon für mich wahr? Das Leben ist schön, aber es ist mitunter auch sonderbar. Gedicht: Vehemente Verteidigung des Rechts. Der Specht verteidigt sein Recht auf eine Bleibe mit einem festen Schnabel. Dann hämmert er einem Baum zu seinem Leide ein Loch in dessen Nabel. Die Borke platzt, die Rinde bricht. Der Specht endet damit nun noch immer nicht. Tief und tiefer dringt er ein, der Baum bleibt tapfer, steht gerade da, so soll es sein. Gedicht. Das Protokoll. Einen tollen Schrott habe ich im Kopf. Der Schrott liegt mir sehr am Herzen. Ich bin auch nur ein kleiner Tropf. Ich möchte oftmals scherzen. Da schreibe ich das Protokoll meiner Gedanken auf. So kläre ich, was ich sehe, dabei lache ich zuhauf. Auf diese Weise ist mir das geschehen. Ich mache damit weiter, das ist doch schön. Dabei bleibe ich gerne so heiter. Man kann mich hoffentlich gut verstehen. Impuls. Der Zauber dieser Stunde hat mich sehr berührt. Ich gebe davon Kunde, ich habe etwas gespürt. Impuls. Aufklärung. Es heißt Ausbildung, nicht Ausbeutung. Und es heißt Erziehung, nicht Bedrückung. Gedanke. Proklamation. Ich habe mich schon manchmal auf eine neue Situation vorbereitet. Das habe ich getan, damit ich etwas Gutes zu den Dingen sagen kann, die mir bekannt sind. Dann habe ich für einige Zeit nachgedacht. Im Grunde habe ich nichts anderes dabei verbracht, als mich zu besinnen. Diese Stunden sind zumeist gut für mich gewesen. Gedicht. Das Wundmal. Zuweilen hat mich etwas empört. Das hat meine Eintracht sehr gestört. Daraufhin habe ich lange nachgedacht. Das hat mich dann um meinen Schlaf gebracht. Mitten in der Nacht bin ich erschrocken aufgewacht. Da hat er mich fest am Wickel. Dabei ist es doch nur ein Pickel. Impuls. Weniger ist mehr. Das Gute finden wir dort auf, wo wir gerade sind. Das ist zu Recht so gegeben. Ohne den Zugang zu einer Sache zu kennen, geht man oft leer aus. Gedicht. Fußgänger. Zuweilen bin ich lange Wege im Leben gegangen. Dabei hat manche Situation so zehrend auf mich eingewirkt. Ich bin kaum von der Stelle gekommen, das hat mich entmutigt. Es hat mich auch beunruhigt. Dennoch habe ich meinen Weg fortgesetzt, das ist mein Leben. Für mich hat es nicht viele anderen Chancen gegeben. Gedanke. Atmen wird ein Frosch vollkommen zurecht. Da bläst er die Backen auf. Das Gequake tönt sehr laut, schließlich hört man ihn sonst schlecht. Sterne sind am Abendhimmel zu sehen, Ruhe und Frieden kehren bei uns ein. Das bringt den Lärm am Teich nicht zum Vergehen. Es ist Natur, so soll es sein. Gedanke, kein Wunder. In Anbetracht dessen, was uns die Wissenschaften schon klar gemacht haben, müssen wir dringend einsehen, dass es Wunder gibt. Schließlich gibt es ja uns Menschen. Gedanke, Darwinismus. Wie lange muss ein Huhn durch den Wald laufen, bis es endlich zum Fuchs geworden ist? Das ist ein Zitat. Gedicht, Ordnung geht vor. Was uns etwas ausmacht, hat das nicht ohne Grund getan. Das gehen wir jetzt an. Somit klagen wir darüber. Geschmerzt hat uns der Widerhall, der tönende Schall. Alle haben laut gesprochen, durcheinander ist alles dabei gekommen. Das mehrt unseren Schaden. So etwas haben wir bald über, dann ist es für uns zu viel. Das ist etwas, was ich hier nun festhalten will. So, damit endet nun diese Lesestunde am heutigen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.